IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC in the Mid Classic präsentiert Ihnen heute Anga, Ortsbestimmung eines Ragas. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. In einer früheren Sendung befassten wir uns mit der Ornamentik der Ragas. Alankaras, die 10 Typen einer Raga-Ornamentik, können Sie in unserem Medienarchiv nachhören unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Dort finden Sie auch alle Sendungen der letzten Jahre. Die Alankaras sind der Kern für die Entfaltung und Schönheit eines Ragas. Während in der modernen Klassik des Westens die Ornamentik der Ausschmückung der Melodielinie dient, improvisiert ein indischer Musikmaestro mit den Verzierungen eines Ragas. Dabei fließen die Noten, die Swaras, ineinander, in einer ständigen Verknüpfung. Diese Art von Glissando ist bekannt als der Alankar-Typ Mehnt. Die ältesten Schriftdokumente mit Beschreibung von 33 Alankaras werden auf 100 bis 200 Jahre vor Christi Geburt zurückdatiert, wie das Natya-Sastra des Weisen Bharata. Im 17. Jahrhundert beschreibt das Sangit Parichat von Ahubal 63 bzw. 68 Typen von Alankaras. Bis vor ca. 100 bis 150 Jahren entstand Shabdalanka als die jüngste Klassifizierung. Weitere Kriterien für die Kennung der Ragas sind die sogenannten Pakats. Zum Pakat zählt auch Anga. Funktional ist Anga die Ortsbestimmung eines Ragas. Zum Pakat und Anga kommen wir nach unserem ersten Hörbeispiel. Wie man in höchster Vollendung die Pakats spielt, präsentiert uns die führende Violinistin der nordindischen Klassik, Kalaram Nath, mit dem Frühmorgenraga Patiyar. Er wird zur Morgendämmerung gespielt. Kalaram Nath hatten wir bereits zu Gast in unserem Studio. Sie finden den Studio-Talk Nada Klang 66 Srutis auf der Violine in unserem Medienarchiv unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Alle weiteren Studio-Talks mit renommierten Musikmeistern Indiens gibt es unter www.imcradio.net/studio-talks. Der Frühmorgenraga Patiyar findet sich auf der CD Kala aus dem Jahre 2005. Veröffentlicht wurde die CD bei dem Label Senseworld Music. Kalaram Nath spielt den Raga in einem mittleren Tempo, Madhyalaya, und einem 16er Beat in einer Vierergruppe zu je 4 Schlägen, Tintal. Thank you. Eine Sendung Anga, Ortsbestimmung eines Ragas, aus der Reihe Raga-CDs des Monats. In der indischen Klassik existieren dazu die Begriffe Pakat und Anga. In der Übersetzung bedeutet Anga ein Teil eines Ganzen. Der Begriff Pakat beschreibt die Kennung einer Raga-Skala. Pakat sollte nicht mit dem deutschen Musikbegriff Leitmotiv oder melodische Phrasierung verwechselt werden. Die Pakats beschreiben vielmehr Kennungsmuster und hervorstechende Merkmale der einzelnen Raga-Formen. Diese Grammatik dient in der indischen Klassik Nord- und Südindiens weniger der technischen Ausführung. Vielmehr ist sie eine ästhetische Beschreibung. Eine Raga-Performance dient auch immer nur einem einzigen emotionalen Ausdruck. Dazu verweisen wir auf unsere Sendung Navarasas, die 9 Stimmungsbilder der Ragas. In unserem Medienarchiv unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Der Morgenraga Deshkar baut auf den Uttaranga auf. Zu der Begrifflichkeit und der Bedeutung kommen wir nach dem nächsten Hörbeispiel. Der Sänger Ustad Rashid Khan interpretiert uns den Morgenraga Deshkar. Rashid Khan ist ein Vertreter der Rampur Sahasvan Gharana, eine der indischen Musikschulen und auch verwandt mit der Gwalior Gharana. Rashid Khan hat sich besonders hervorgetan in dem Khayal, einem modernen Gesangsstil der nordindischen Klassik. Rashid Khan entwickelte einen Gesangsstil, der ein besonderes Augenmerk auf den emotionalen Ausdruck legt, weniger auf die technischen Gesangsfertigkeiten und Darbietungen schwieriger Passagen. Der Morgenraga Deshkar ist ein Fünftonraga. Er besteht aus den Noten Sa, Re, Ga, Pa und Da. Es sind die erste, zweite, dritte, fünfte und sechste Stufe. Der Fokus in der Raga-Interpretation von Deshkar liegt auf der sechsten Stufe Da. Es ist ein sogenannter Uttaranga Pradhana Raga. Die Aufnahme von Raga Deshkar findet sich auf der CD The Song of Shiva aus dem Jahre 2000. Die Playliste zur Sendung finden Sie unter www.imcradio.net/playlists. Oh,